So, liebe Menschen, wir müssen dringend, dringend, dringend auf uns aufpassen. Es sieht so aus, als ob sich am Rande der Demo Menschen bereit machen. Es wurde gerade gesagt, dass Leute sich Handschuhe anziehen, nicht auszuschließen, dass das Quarzhandschuhe sind. Wir bitten nach wie vor die Cops darum, solche Leute ganz genau im Blick zu behalten. Passt auf euch auf, steht zusammen, seid solidarisch miteinander. Danke, danke, danke. Warum sind wir hier noch auf dem Eingang? Alle!